Kapitel 8 Abreise der Gäste Weckdienst Übung 1a Hören Sie den Dialog und ergänzen Sie. Hallo, Rezeption? Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Hier ist Lona. Ich reise morgen ab. Können Sie mich wecken? Selbstverständlich. Um wie viel Uhr bitte? So um 5 bitte. Um 5 Uhr früh? Ja, bitte. Gut. Sie haben doch Zimmer 302, nicht wahr? Ja, richtig. Möchten Sie noch etwas? War das alles? Danke.